I must sleep. Ich habe wieder jede Menge neue Songs, Nachtschwimmer. Dann haben wir jede Stunde ein Gewinnspiel. El, was ist los? Du bist so gut drauf, ah? Vor dir steht der Schuhkönig von Chicago. Hey. Alles anschnallen, wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Are you ready? in der Haus, 22.13 Uhr. Werde ich natürlich auch werde ich grüßen alle Blondies, besonders die Kelly. Kelly 2000. Kelly, wie sieht's aus dieses Wochenende? Ist alles klar? Ich will meinen Verstand einsetzen, kein Dekorationsstück sein. Das werden wir heute noch testen. Wir werden heute nämlich testen, ob du auch schon wieder lesen kannst. So blöd wäre ich auf keinen Fall. Wird sich noch ausstellen. Unsere Faxnummer 0621 3375 266. Ganz frisch aus der CD-Presse. Oh, yes! Das ist der neue Jasper Jones. In Love. So, Al, was wolltest du sagen? Danke, dass du uns eingeladen hast. Ich kann mir doch ohne dich keine Sendung mehr vorstellen. Komm, Al, jetzt machen wir einen kleinen Umtrunk hier mit allen, ha? Na klar, wenn du bezahlst. Immer Power, immer Action, immer haarscharf am Rande des Abgrunds entlang. Also ran an die Kiste. Erste Sahne, immer freitags. You can get it if you really want. Wer jetzt nicht dabei bleibt, ist selber schuld. Der fantastische Freitag. Das ist auch kein Unbekannter. Paul Elstak. Rev On. Eine neue. Allerdings muss ich zugeben, hat er schon bessere gehabt. So, alle, die sich zugeschaltet haben. Hallo, hier geht's ins Wochenende. Größer, satter, lecker. Werbung! Super gut. Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on there! Wow! Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000 on the road. Heute Abend zum Beispiel Eixheim Festzelt. Da rufe ich nachher mal an. Das in Nähe Speichingen-Rottweil und in Bühl. Tübingen-Rottenburg-Bühl. Und morgen ist dran. Morgen Samstag, 14. Schuttertal. Das schöne Schuttertal. Und Schopfheim. Die Stadthalle Schopfheim. Und Da haben wir 10 neueste Bravo-CDs, die Bravo 14 zu verlosen und 100 andere CDs und Maxis. Eine Woche später, also in der nächsten Woche am 19., Donnerstag 19., Spektrum, Bad Krozingen. Da ist der liebe Charlie zum ersten Mal. Freitag, 20. September, Iringen, Festzelt, Kaiserstuhl. Und Samstag, 21. Stadthalle Lörrach. Und Bischofingen am Kaiserstuhl. Und im Elsass auch wieder in Moosbronn. Was ist noch Fragen? Und was wird mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir in den Morgen. Oh la la la la la la la la la. News. Body, a red and golden ocean spreads. The licking flames are shining. Love are right ahead. Ignore impending dangers, appearance and reality. And through the sky I'm falling, all troubles out of reach. Below my weight, this body. Reality, jetzt ist er offiziell rausgekommen. RMB die neue. Power Radio. Everybody, everybody, shaking your body. Let's go. Shaking your body, everybody. King Tut's tomb. Let's do it now. Hallo, Nachtschwärmer. Action, mehr Power. What is in you? Construction. Ja, ja, ich hab's gerade mit dem L-Nachtschwimmer, ja. Ich nehme an, du beziehst dich damit auf meine 4 Touchdowns in einem Spiel. Nein, ich wollte dich fragen, ob du jemals ein Gewinner warst. Oder wie? Dafür mache ich jetzt die dicke Kohle mit Schuhen. Das glaubst du wohl selbst nicht. Charlie 2000 präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Da falte ich im Kopf nicht auf.

Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ja. Lange Mann? Ja. Hast du ein Hobby? Ja. Was denn? Fliegen. Ey, ist das nicht sehr anstrengend? Nee. Warum nicht? Du kannst einfach zu fangen. When you're done in- La-da-dee-oh-ay-oh. Power play. Oh my God. golden boy, born to love and live for joy. I'm a golden boy, golden boy, born to love and live for joy. I'm a golden, golden, golden boy. Na schön, aber jetzt müssen wir schon längst 5 in der Breiten haben. Also anrufen. 0138 8000. 0138 8000. Golden Boy, hey! Wird da einer umgebracht? Total verrückt. Powerpack bei. Jetzt gehen wir in die Leitung ein. Ich habe dran den Günther aus Offenburg. Günther, grüß dich. Ja, hallo. Du hast 5 in der Breiten? Ja. Lass uns mal gespannt sein jetzt mal hier. Da ist DJ Bobo. Das war das erste, richtig. Imperio. Genau. Mr. President. Ja, da haben wir schon 3. Skatman schon. Richtig. Und Erotic. Hey! Jawohl. Super! Alle anderen legen bitte auf. Gehen Sie in die Mitte Ihres Hauses. Es gibt nichts, er kommt, was ihn wirklich aufhalten kann. Das ist total verrückt. Radio, oh, oh, oh. Wie ist unsere erste Single? Slater, wie? Und könnt ihr das? Jetzt machen wir Dune live. Sing. Hardcore vibes, better on TX. Sing. Hardcore vibes, better on TX. Sing louder. Hardcore vibes, better on TX. Das geht lauter. Und das ist Hardcore Vibes. To all the ravers in the nation. Let's go things down now.